Die Frauenfigürchen von Nebra dagegen stellen in ihrer zeichenhaft reduzierten Form einen ganz neuen Typus dar. Die Frage, in welchem Zusammenhang sie mit den älteren Figuren stehen, muss offen bleiben. So divers und umstritten die Interpretationen des breiten Spektrums an Frauendarstellungen im Jungpaläolithikum sind, und so sicher wie sie in unterschiedlichen Kontexten und über die Zeiten hinweg veränderte Bedeutungen und Funktionen besaßen, stehen sie zumindest für eins: für Menschen in Europa verbindende Ideen, die in unterschiedlichen Ausgestaltungen über Hunderte von Generationen ihre Macht entfalteten und deren ideale Verkörperungen oft weiblich waren. In den Fundstellen von Saaleck und Lengefeld wiederum bargen die Ausgräber Schiefer- und Sandsteinplatten, in die mit großem künstlerischem Talent Tiere eingeritzt waren. Da fanden sich Pferdeköpfe, aber auch ein Wollnashorn. Und es gab stilisierte Darstellungen von nackten Frauengestalten, die auffällig jenen Nebra-Figurinen ähneln. Solche Platten kennt man von den berühmten, ebenfalls aus dem Magdalenien stammenden Fundplätzen von Andernach und Gönnersdorf bei Neuwied am Mittelrhein. Dort trafen vor 15.800 Jahren verschiedene Gruppen von Jägern und Sammlern zusammen. Unter tausenden Schieferplatten bargen die Archäologen allein in Gönnersdorf über 450 gravierte Platten, die einen ganzen Steinzeit-Zoo abbilden. Pferde, Mammuts, Hirsche, Wisente, aber auch einen Bären, einen Frosch und eine Schildkröte. In der künstlerischen Qualität stehen die Kleinformate jenen der Höhlenbilder kaum nach. Am erstaunlichsten sind Darstellungen von Robben, die so naturalistisch sind, dass der Künstler die Tiere mit eigenen Augen an der viele hunderte Kilometer entfernten Küste gesehen haben muss, die damals wegen des niedrigeren Meeresspiegels noch weiter entfernt lag als heute. Ebenso fanden sich hunderte der stark schematisierten Frauendarstellungen, dargestellt im Profil, ohne Kopf und fast immer ohne Füße, mit Betonung des Gesäßes und mitunter Armen und Brüsten. Oft in Gruppen dargestellt, evozieren sie Tanzszenen. Jene aus Nebra könnten sich zwanglos in den Reigen einreihen. Wir können solche transportable Kunst als materielle Zeugnisse der Verbindungen deuten, die sich einst als ein ansonsten unsichtbares Netzwerk über ganz Europa erstreckten. Damit dieses selbst unter den klimatischen Extremen des Eiszeitalters nicht kollabierte, mussten die Menschen sich ihrer Verbindungen bewusst bleiben. Das ging mit einem regelhaften Wechsel der Lagerplätze über weite Entfernungen einher, der zu Treffen wie in Gönnersdorf oder den französischen Höhlen führte, wo die sozialen Beziehungen erneuert wurden.